Die Räte des Königs Hydrops. Als erste Sternvölkerschaft machten die Argonautiker dem Verstande die planetaren Ozeantiefen zugänglich, die nach dem Urteil kleinmütiger Roboter dem Metall auf ewig verwehrt geblieben wären. Eines der smaragdenen Kettenglieder argonautischen Königtums ist die Aquatia. Sie erglänzt am Nordhimmel wie ein großer Saphir in einem Gehänge von Topasen. Diesen wasserüberfluteten Planeten regierte vor vielen Jahren König Hydrops, der Allfischige. Eines Morgens beschied er die vier Kronminister in die Audienzhalle. Sie schwammen vor ihm aufs Angesicht nieder. Er aber sprach zu ihnen, während sein Erzkiemer, über und über Smaragd bestückt, den weitflossigen Fächer über ihm bewegte: »O rostfreie Würdenträger! Schon seit 15 Jahrhunderten beherrsche ich Aquatias Unterwasserstädte und Blauwiesenkolonien. Ich habe in diesem Zeitraum durch Überflutung vieler Landstriche die Reichsgrenzen erweitert und somit die wasserfesten Banner nicht befleckt, die ich von meinem Erzeuger Ichthyokrates übernommen habe. Vielmehr errang ich in den Schlachten gegen die feindlichen Mikrozyten etliche Siege, deren Lobpreisung nicht meine Sache ist. Gleichwohl spüre ich, dass mir die Herrschaft zur entkräftigenden Bürde wird. Darum habe ich beschlossen, mir einen Sohn zu verschaffen, der gerechtes Regiment auf dem Nie-Occident-Thron würdig fortsetzen soll. Deshalb wende ich mich an dich, o Amasit, du mein getreuer Hydrokyberant, wie auch an dich, mein Oberprogrammist Diopterich, und an euch, o Philonaut und Bricklerich, die ihr meine Leibstimmer seid. Ihr sollt mir gemeinsam einen Sohn erdenken. Er sei weise, aber nicht allzu sehr den Büchern verhaftet, denn ein Übermaß an Wissen lähmt die Tatfreudigkeit. Er sei gut, doch auch dies ohne Übertreibung. Ich wünsche, dass er mannhaft sei, aber nicht dreist, und auch feinfühlig, aber nicht weichlich. Auch soll er mir ähnlich sehen. Seine Flanken überziehe die gleiche Tantalschuppung. Und die Kristalle seines Denkens seien so klar wie dies Wasser, das uns umgibt, trägt und nährt. Und nun schreitet ans Werk, im Namen der großen Matrize. Diopterich, Bricklerich, Philonaut und Amasit verneigten sich tief und entschwammen schweigend. Sie alle erwogen im Geiste die königlichen Worte, wenn auch nicht ganz so, wie dies der gewaltige Hydrops wünschen konnte. Denn Bricklerich begehrte über alles, sich des Throns zu bemächtigen. Philonaut hielt es insgeheim mit den Mikrozyten, den Feinden der Argonautiker. Amasit und Diopterich hinwiederum waren Todfeinde und lechzten danach, einander und nach Möglichkeit auch die übrigen Würdenträger zu stürzen. »Der König wünscht, dass wir ihm einen Sohn entwerfen«, dachte Amasit. »Was ist also leichter, als in die Mikromatrize des Königssohns Abneigung gegen diesen blasenhaft geblähten Bastard Diopterich einzuritzen? Dann lässt ihn der neue König gleich nach Antritt der Herrschaft durch Luftbad des Kopfes ersticken. Das wäre ja herrlich. Aber, so dachte des Weiteren der fürtreffliche Hydrokyberant, Diopterich spinnt gewiss eben solche Ränke. Und als Programmverweser hat er leider Möglichkeiten genug, dem künftigen Königssohn Hass gegen mich einzuimpfen. Fatale Geschichte, da muss ich die Augen gut offen halten, wenn wir dann gemeinsam die Matrize in den Kindsofen einführen. Das Einfachste wäre, so erwog zur selben Zeit der würdige Philonaut, dem Königssohn Wohlwollen für die Mikrozyten einzuritzen. Doch das wäre gleich zu bemerken, und der König ließe mich abschalten. Vielleicht sollte ich dem Königssohn bloß die Liebe zu kleinen Formen einflößen. Das ist lange nicht so gefährlich. Verhört man mich, so werde ich sagen, ich hätte bloß unterseeisches Kleinzeug gemeint und nur aus Vergesslichkeit das Sohnsprogramm nicht durch die Klausel untermauert, dass nicht liebgewonnen werden dürfe, was nicht unterseeisch sei. Schlimmstenfalls nimmt mir der König dafür den Orden vom großen Platsch, nicht jedoch den Kopf, der mir so lieb und wert ist und den mir sogar der Mikrozytenherrscher Nanoxoros höchstpersönlich nicht wiedergeben könnte. »Warum schweigt ihr, würdige Herren?« sprach nun Bricklerich. »Ich meine, wir sollten uns schleunigst ans Werk machen, denn nichts ist heiliger als des Königs Gebot. Deshalb erwäge ich es ja eben im Geiste«, sagte Philonaut rasch. Und wie aus einem Munde ergänzten dies Diopterich und Amasit: »Wir sind bereit.« und wie es Brauch war von alters her, ließen sie sich in ein schuppig smaragdumwandetes Gemach sperren. Siebenfach wurde es von außen mit Meerharz versiegelt. Und Megacystes, der Herr planetlicher Hochfluten, drückte höchst selbst auf die Siegel sein Wappen, das stille Wasser. Von nun an sollte sich niemand in die Arbeit einmischen können, bis als Zeichen für den Vollzug ein eigens erzeugter Wirbel den Abfall an Entwürfen zur Klappe hinausgespült hätte. Dann erst sollten die Siegel zerbrochen werden zum großen Festtag der Sohnespflücke. Wirklich setzten sich die Würdenträger an ihre Arbeit. Doch sie ging ihnen gar nicht flott von der Hand, denn sie sannen ja nicht darauf, in dem Königssohne die von Hydrops begehrten Tugenden zu verwirklichen, sondern suchten zugleich den König und die drei rostfreien Genossen bei diesem schwierigen Schöpfungsakt zu überlisten. Der König wurde ungeduldig, denn seine Sohnmacher waren schon 8 Tage und 8 Nächte lang eingesperrt und gaben noch nicht einmal ein Zeichen für einen nahen und glücklichen Abschluss des Werkes. Denn die Viere wollten sehen, wer länger aushielte. Jeder wollte abwarten, bis den anderen die Kräfte geschwunden wären, und dann schnell ins Kristallgitter der Matrize alles einritzen, was ihm selbst an dem Königssohne zum Nutzen ausschlüge. Denn Bricklerich wurde von Machtgier angetrieben, Philonaut von der Lust zum Mammon, den ihm die Mikrozyten zugesagt hatten, Amasit aber und Diopterich von wechselweisem Hass. Als ich auf diese Weise nicht so sehr die Kraft wie die Geduld erschöpft hatte, sprach der schlaue Philonaut: »O ihr würdigen Herren, ich begreife nicht, warum sich unser Werk so lang hinzieht. Der König hat uns doch wohl strikte Richtlinien erteilt. Hätten wir uns daran gehalten, so wäre der Königssohn schon fertig. Allmählich kommt mir der Verdacht, eure Langsamkeit stehe mit der königlichen Besohnung in anderem ursächlichem Zusammenhang, als dies dem Herzen des Herrschers lieb sein könnte. Und wenn das so weitergeht, werde ich mich zu meinem tiefsten Bedauern verpflichtet sehen, ein Votum separatum einzureichen, das heißt, uns zu verpfeifen. Davon redet ihr doch, euer Liebten«, zischte Amasit und strampelte so wütig mit den Glitzerkiemen, dass an seinen Orden alle Schwimmer wackelten. »Bitte sehr, nur zu, mit Vergunst, euer Liebten, auch ich habe Lust, dem König zu schreiben, wie euer Gnaden, seit neuestem an Schüttellähmung leidend, schon 18 Perlmuttmatern ruiniert haben. Sie alle mussten wir verwerfen, denn hinter der Formel über die Liebe zu allem Kleinen haben euer Gnaden kein Tüpfelchen Platz gelassen für das Verbot der Liebe zu allem, was nicht unterseeisch ist. Du wolltest uns einreden, ehrenwerter Philonaut, es handle sich um ein Versehen. Nichtsdestoweniger genügt es nach 18 Wiederholungen, um dich ins Zuchthaus oder ins Tollhaus zu bringen, und deine Freiheit beschränkt sich nur auf die Wahl zwischen beiden.« Der durchschaute Philonaut wollte sich verteidigen, aber Bricklerich kam ihm zuvor und sagte: »Wer dich reden hört, edler Amasit, der könnte meinen, du wärest in unserer Versammlung wie eine kristallene Meduse ohne Makel. Und doch hast auch du 11-mal auf unfassliche Weise etwas zu dem Absatz hinzugefügt, der in der Matrize allem gewidmet ist, wovor sich der Königssohn ekeln soll. Einmal nanntest du dreigeteilte Schwänzigkeit, einmal einen bläulich emaillierten Kamm, zweimal Kulleraugen, dann wieder einen doppelten Bauchpanzer oder 3 rote Funken, als wüsstest du nicht, dass alle diese Merkmale auf den hier anwesenden Diopterich zutreffen und dass du auf solche Weise Hass gegen diesen königlichen Mitzeuger in der Seele des Königssohns entfachen könntest. Und warum schreibt denn Diopterich immerzu aufs Endstück der Matrize die Verachtung für Wesen, deren Name auf It endet?« fragte Amasit. »Und weil wir schon davon reden, warum zählst du selbst, hochmögender Bricklerich, zu den Dingen, die der Königssohn verabscheuen soll, aus unerfindlichen Gründen beharrlich einen 5-eckigen Sitz mit flossig brillant bestückter Lehne? Solltest du nicht wissen, dass haargenau so und nicht anders der Thron aussieht?« Peinliche Stille trat ein, nur von schwachem Plätschern unterbrochen. Lang plagten sich die Würdenträger, von widerstreitenden Interessen umhergerissen. Endlich bildeten sich Parteiungen. Philonaut und Bricklerich kamen überein, in der Sohnsmatrize die Neigung zu allem Kleinen vorzusehen, verbunden mit dem Wunsch, solchen Formen den Vortritt zu lassen. Philonaut dachte dabei an die Mikrozyten, Bricklerich an sich selbst, da er der Kleinste der Anwesenden war. Plötzlich nahm auch Diopterich diese Formel hin, weil Amasit unter den Vieren der Größte war. Dieser sträubte sich heftig, doch mit eins gab er nach. Ihm fiel nämlich ein, er könne sich ja verkleinern und zugleich den Hofbeschuher bestechen, damit dieser Diopterich Sohlen mit Tantalplättchen beschlage. So wüchse der Verhasste und zöge sich dadurch die Ungnade des Königssohns zu. Nun waren sich alle einig und schnell vollendeten sie die Sohnsmatrize. Die ungültigen Entwürfe flogen zur Klappe hinaus und damit begann der große höfische Festtag der Sohnespflücke. Die Matrize mit dem entworfenen Königssohn begann eben erst zu backen und die Ehrenwache war eben erst in Reih und Glied vor dem Kindsofen angetreten, aus welchem in Bälde der künftige Beherrscher der Argonautiker hervorgehen sollte, da führte Amasit den geplanten Betrug bereits aus. Der bestochene Hofbeschuher schraubte immer neue Tantalplättchen an Diopterichs Sohlen. Unter der Aufsicht der Untermetallurgen wurde der Königssohn allmählich gar. Diopterich aber erblickte sich einmal im großen Palastspiegelglas und bemerkte mit Entsetzen, dass er schon größer war als sein Feind. Und dem Königssohn war ja nur die Neigung zu kleinen Dingen und Personen einprogrammiert. Daheim angelangt, untersuchte sich Diopterich sorgsam und klopfte sich mit einem silbernen Hämmerchen ab. Endlich entdeckte er unter den Füßen das festgeschraubte Blech und begriff sogleich, wer sich da betätigt hatte. »Pfui, der Schuft«, dachte er und meinte Amasit. »Doch was mache ich jetzt?« Nach kurzem Bedenken beschloss Diopterich, sich zu verkleinern. Er rief einen treuen Diener und gebot ihm, einen guten Schlosser in den Palast zu holen. Doch der Diener schwamm auf die Straße, ohne den Auftrag recht verstanden zu haben, und holte einen armen Tagelöhner namens Froton, der Tag aus, Tag ein die Stadt abklapperte und seinen Spruch rief: »Köpfe verlötig, Bäuche verbindig, Schweife verschweißig, Schweife putzig blank.« Dieser Kesselflicker hatte eine böse Frau, Brechstangen schwingend, erwartete sie ihn täglich, wenn er heimkommen sollte. Und sobald er sich näherte, hallte von ihrem bissigen Gekeif das ganze Gässchen wieder. Sie nahm dem armen Mann alles weg, was er verdient hatte, und verbeulte ihm noch Rücken und Schultern mit unerbittlichen Hieben. Froton trat zitternd vor den Oberstprogrammisten, und dieser sprach zu ihm: »Hör mal, brächtest du es wohl fertig, mich zu verkleinern? Ich erscheine mir nämlich zu groß, verstehst du? Na, im Übrigen, gleich viel. Verkleinern sollst du mich, und zwar so, dass ich von meiner Schönheit nichts einbüße. Machst du deine Sache gut, so werde ich dich reichlich belohnen. Aber du musst das Ganze sogleich vergessen. Halt den Mund voll Wasser, sonst lasse ich dich zuschrauben.« Froton wunderte sich, doch er ließ sich nichts anmerken. Den hohen Herrschaften steigen halt allerlei Mucken zu Kopfe. Er besah Diopterich aufmerksam, guckte ihm ins Innere, beklopfte und bepochte ihn und sagte sodann: »Euer Erlaucht, ich könnte euch das Mittelstück des Schweifs herausschrauben.« »Nein, nein, das will ich nicht«, erwiderte Diopterich heftig. »Um den Schweif tut es mir leid, der ist gar zu schön.« »Vielleicht könnte ich die Beine abschrauben«, fragte Froton. »Die sind ja ganz überflüssig.« In der Tat werden Beine bei den Argonautikern nicht benutzt, sondern sind ein bloßes Erbteil aus den uralten Zeiten jener Vorfahren, die noch im Trockenen hausten. Diopterich aber wurde nun erst richtig böse. »Ach, du eiserner Trottel! Weißt du denn nicht, dass nur wir Hochgeborenen das Recht auf Beine haben? Wie wagst du es, mir diese Insignien des Adels zu nehmen?« »Bitte ergebenst um Verzeihung, euer Erlaucht. Aber was darf ich denn eigentlich abschrauben?« Da verstand Diopterich, dass er mit so viel Widerborstigkeit nichts erziele. Er knurrte also: »Mach es so, wie du willst.« Und Froton maß und klopfte und pochte ihn ab und sagte sodann: »Den Kopf könnte ich abschrauben, wenn eure Erlaucht gestatten.« »Bist du übergeschnappt? Was wird aus mir ohne Kopf? Womit soll ich denken?« »Keine Angst, Herr. Den allerwertesten Verstand stecke ich euer Erlaucht in den Bauch. Dort ist Platz genug.« Diopterich willigte ein. Der Kesselflicker schraubte ihm geschickt den Kopf ab, baute die kristallenen Denkhalbkugeln in den Bauch ein, vernietete und verhämmerte alles, bekam 5 Dukaten und wurde vom Diener aus dem Palast geführt. Doch im Vorübergehen erblickte Froton noch in einem der Gemächer Diopterichs Tochter Aurentina. Die war ganz und gar silbern und golden, und ihre geschmeidige Gestalt, die auf Schritt und Tritt Schellengeklingel ertönen ließ, erschien dem Kesselflicker schöner als alles, was er je gesehen hatte. Er kam nach Hause. Die Frau erwartete ihn schon mit der Brechstange, und alsbald erhob sich über das ganze Gässchen ungeheures Getöse. Da sagten die Nachbarn: »Aha, die Frotonin, diese Zange, beult ihrem Mann schon wieder die Flanken aus.«